Persönliche Vertrauenswürdigkeit. Wo man anhaltendes Vertrauen findet, wird man stets auch Vertrauenswürdigkeit finden. Das ist immer so. Es ist ein Prinzip. Vertrauen entsteht aus Vertrauenswürdigkeit. Vertrauenswürdigkeit erwächst aus Charakter und Kompetenz. Wenn man sowohl einen starken Charakter als auch große Kompetenz entwickelt, sind die Früchte, Weisheit und gutes Urteilsvermögen die Grundlage aller großen, überdauernden Leistungen und allen Vertrauens. Wir wollen mit den drei Facetten des persönlichen Charakters beginnen: Integrität, Reife und Überflussmentalität. Integrität bedeutet, dass man nicht gegen die Prinzipien und Naturgesetze verstößt, die letztlich die Konsequenzen unseres Verhaltens bestimmen. Ehrlichkeit ist das Prinzip, die Wahrheit zu sagen. Integrität heißt, die Versprechen zu halten, die man sich selbst und/oder anderen gegeben hat. Ein Mensch kann nicht in einem Bereich des Lebens recht handeln, während er in einem anderen Bereich gerade Schlechtes tut. Das Leben ist ein unteilbares Ganzes, sagte Mahatma Gandhi. Reife entwickelt sich, wenn man den Preis der Integrität zahlt und den privaten Erfolg über sich selbst erringt, sodass man mutig und freundlich zugleich sein kann. Mit anderen Worten, diese Menschen können auch beim Umgang mit schwierigen Problemen Mitgefühl zeigen. Die Verbindung von Mut und Freundlichkeit ist zugleich Quelle und Produkt von Integrität. Die Überflussmentalität bedeutet, dass man das Leben nicht als Wettkampf mit nur einem Gewinner sieht, sondern als ein Füllhorn immer größerer Chancen und Ressourcen und ständig wachsenden Wohlstands. Man vergleicht sich nicht mit anderen, sondern freut sich aufrichtig mit ihnen über ihre Erfolge. Die Identität von Menschen mit der Mangelmentalität hingegen basiert auf dem Vergleich. Sie werden durch die Erfolge anderer bedroht. Auch wenn sie behaupten, das sei nicht so, wissen sie, dass sie von Neid zerfressen werden. Menschen mit der Überflussmentalität aber betrachten ihre Konkurrenten als besonders geschätzte und wichtige Lehrer. Diese drei Facetten, Integrität, Reife und Überflussmentalität, sind auch die perfekte Beschreibung eines Teams, das sich untereinander ergänzt. Nun wollen wir uns die zweite Seite der persönlichen Vertrauenswürdigkeit ansehen, die Kompetenz. Technische Kompetenz umfasst die Fähigkeiten und das Wissen, die zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe erforderlich sind. Konzeptuelles Wissen bedeutet, dass man das große Bild sehen kann, den Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen, dass man strategisch und systematisch denken kann, nicht nur taktisch. Interdependenz heißt, sich bewusst zu sein, dass alles im Leben miteinander verbunden ist, vor allem in Unternehmen und sich untereinander ergänzenden Teams, die versuchen, die Loyalität ihrer Kunden, Partner, Lieferanten und Eigner zu gewinnen und sie sich zu erhalten. In einer interdependenten Realität wäre unabhängiges Denken so, als würde man mit einem Golfschläger Tennis spielen. Oder in einer digitalen Welt analoge Ideen haben. Bei seinem Aufnahmegespräch zum Medizinstudium wurde mein Schwiegersohn Matt gefragt, wen er vorziehen würde. Einen ehrlichen, aber inkompetenten Chirurgen oder einen kompetenten, aber unehrlichen? Nach einigem Überlegen gab er eine sehr gute Antwort. Das hängt von den Umständen ab. Wenn ich die Operation brauchen würde, würde ich mich für den kompetenten Chirurgen entscheiden. Wenn es aber um die Frage gehen würde, ob ich mich der Operation unterziehen soll oder nicht, würde ich den Ehrlichen wählen. Natürlich brauchen wir Charakter und Kompetenz. Allein reicht weder das eine noch das andere. US-General H. Norman Schwarzkopf formulierte das so: In der Armee sind mir viele Führer begegnet, die ausgesprochen kompetent waren, aber sie hatten keinen Charakter. Für jede Aufgabe in der Armee, die sie gut erfüllten, wollten sie eine Belohnung, eine Beförderung, einen Orden, eine Auszeichnung. Sie wollten auf Kosten anderer vorankommen, immer weiter aufsteigen, ein sicherer Weg an die Spitze. Sehen Sie, diese Leute waren kompetent, doch es mangelte ihnen an Charakter. Andererseits sind mir auch viele Führer begegnet, die einen hervorragenden Charakter hatten, denen es aber an Kompetenz fehlte. Sie waren nicht bereit, den Preis der Führung zu zahlen, den zusätzlichen Kilometer zu gehen, der nötig gewesen wäre, um ein großer Führer zu werden. Wer im 21. Jahrhundert führen will, braucht sowohl Charakter als auch Kompetenz. Falls es für Sie noch nicht offensichtlich gewesen sein sollte, werden Sie jetzt ganz eindeutig erkennen, dass wir bei unseren Beziehungen zu anderen keine bedeutsamen Fortschritte erzielen können, solange in unserem Leben Chaos herrscht oder wir grundsätzlich nicht vertrauenswürdig sind. Deshalb müssen wir, wenn wir unsere Beziehungen verbessern wollen, letztendlich bei uns selbst anfangen. Wir müssen daran arbeiten, selbst besser zu werden.